Die Arbeitslosen sind zu einem solchen dreifaltigen Selbstverständnis nur bedingt berechtigt oder fähig, weil für sie jede Antwort auf diese Fragen im Nichts endet. Wenn sie sich fragen, was für ein Mensch sie sind, wie sie im Vergleich zu anderen dastehen, dann ist da immer hauptsächlich die Schande des Gescheitertseins. Das Gefühl, ganz unten zu stehen und daran selbst die Schuld zu tragen. Die größte Frage im Leben eines Arbeitslosen soll die sein, wie er wieder an Arbeit kommt. Es ist also die Frage nach der Vermittelbarkeit, die in Wirklichkeit vom Jobcenter und von der Situation auf dem Arbeitsmarkt bestimmt wird. Verrückt wäre es, die Frage nach eigenen Wünschen für die Zukunft zu stellen, ohne eine Arbeit zu haben. Also nach Wünschen, die irgendetwas anderes sind, als der Wunsch nach eben Arbeit. Das wäre, als würde sich jemand, der ohne Beine geboren wurde, permanent wünschen, spazieren zu gehen. Ein schmerzhafter Wunsch, den man lieber verdrängen sollte. So verliert der Arbeitslose langsam das Selbstverständnis, das er vielleicht mal hatte, oder er bekommt gar nicht erst die Chance, es auszubilden.